Ich möchte den Bogen heute gar nicht ganz so weit spannen. Also es ist schon ordentlich Stoff, den wir, glaube ich, auch vor uns haben. So. Und ich würde gerne eben, also es sind einige Gedankenanregungen, die ich auch gerade anbringen möchte. Ich möchte aber auch eine Abgrenzung ein Stück weit zu Gender und Queer erstmal machen, weil ich mich heute eben insbesondere biologischen Geschlechtertheorien auch zuwenden möchte. Gerade eine Gesellschaft, die... ja, was weiß ich, also gerade vielfältige Geschlechterkonzepte haben möchte und die auch leben möchte, kann sich natürlich auch entscheiden, ganz ohne solche biologischen Theorien irgendwas damit anzufangen. Also insofern möchte ich, wäre das auch noch eine Entscheidung, die überhaupt dann zu treffen wäre und inwieweit will Queer überhaupt mit solchen Sachen umgehen. Ich möchte mich sozusagen in dem Input erstmal dem zuwenden, also der großer Punkt ist, dass es Geschlecht in dieser Zweiheit, wie es immer gedacht wird, aus meiner Sicht nicht gibt. Das versuche ich auch ganz gut zu begründen, also wie ich finde ganz gut. Das könnt ihr dann selber beurteilen und dann freue ich mich auch gerade auf eine anregende Diskussion und gerade auch einige Nachfragen mit dazu. Also dass wir vielleicht dann auch, also mir geht es eher, also auch die Dissertation ist eher als Diskussionseinwurf zu verstehen, weil ich der Meinung bin, dass ganz viele Sachen einfach überhaupt nicht gedacht werden, obwohl sie auch im Rahmen des Denkbaren liegen und insofern einfach möchte ich die Debatte ein bisschen anstoßen. Also vielleicht auch, ich habe für die Dissertation, die wird Anfang nächsten Jahres erscheinen, habe ich noch ein paar Flyer mit, wer die dann, also wer die irgendwann dann haben wollen würde, könnte sich auch per E-Mail an mich wenden, dann würde ich die auch potenziell zum Autorinnenrabatt dann weiterschicken, ansonsten im linken Buchladen oder im feministischen Buchladen wird sie dann hier sicherlich auch geben. Ja. Also vielleicht noch ganz kurz zu meinem Hintergrund. Also ich komme direkt aus der Biologie, habe Biologie studiert in Dresden und Leipzig, habe dann einige Semester Geschlechterforschung, Philosophie und Sozialpolitik in Göttingen drangehängt, allerdings das dann nicht abgeschlossen, sondern einfach um einen gewissen anderen Blick auch zu gewinnen. Und dann habe ich eben die Promotion angeschlossen und bin jetzt im Juni damit fertig geworden. Im Dezember ist dann die Verteidigung, also insofern ist das jetzt relativ beendet. Und im Moment bin ich gerade dabei, eine Postdoc ein bisschen anzuschieben und ansonsten arbeite ich jetzt vorübergehend in einem lesbisch-schwulen Infoladen in Hannover halbtags und finanziere mich so dann irgendwie darüber ein bisschen mit. Ja, das heutige Thema, zweigeschlechtliche Normen und ihr biologisch-medizinisches Fundament, Ausgangspunkt uneindeutiges Geschlecht. Also ich wurde gerade darum gebeten, auch mit Blick auf die letzte Veranstaltung Intersexualität, Hermaphroditismus in den Blickpunkt auch zu rücken. Das bietet sich auch ganz gut an, weil in der Biologie Hermaphroditismus, also Menschen uneindeutigen Geschlechts, also Menschen, die irgendwie nicht reinpassten, ganz häufig auch den Ausgangspunkt gebildet haben, genauere Nachforschungen anzustellen und andererseits auch den Ansatzpunkt gebildet haben, überhaupt erst zu erkennen, was denn eigentlich das richtig Weibliche oder das richtig Männliche ist und da diese Ausführungen zu treffen. Insofern werden wir heute eben im Prinzip auch diesen Ausgangspunkt von Biologie ein Stück weit nachvollziehen. Vielleicht auch noch kurz gesagt, also wenn irgendwelche Fragen sind, direkt einfach zwischendurch stellen. Diskussion würde ich bitten, wenn das möglich ist, dann einfach am Ende dann anzuschließen. Aber Verständnisfragen, die sicher auch auftreten werden, dann einfach zwischendurch mit bitte stellen. Ja, erstmal die Gliederung. Also ich möchte die Thematik zumindest erstmal eingrenzen. Also ich hatte es jetzt schon ein bisschen gemacht mit der Abgrenzung zu Gender und Queer. Ich möchte in diesem ersten Punkt sozusagen ein bisschen doch verorten, wo ich biologisches Geschlecht, biologische Geschlechtertheorien verorte, also wie das auch in so einem Zusammenhang gesellschaftlich steht, aus meiner Sicht, also alles immer nur Diskussionsbeiträge. Das möchte ich relativ kurz halten und dann möchte ich mich gerade historisch an die Thematik eigentlich annähern und das bedeutet erstmal nachzuzeichnen, wie in einer Gesellschaft gerade uneindeutiges Geschlecht thematisiert wurde, also welche Ausführungen es durchaus dazu gegeben hat, das an einigen historischen Beispielen dann auch nachzuvollziehen, gerade für rechtliche Betrachtung. Und ja, da werden dann einige Veränderungen durchaus augenfällig werden. Und der dritte Punkt ist der eigentliche Punkt dieses Inputs, eben zu gucken, wie waren eigentlich biologisch-medizinische Geschlechtertheorien dazu, wie haben die sich verhalten, wie haben die sich entwickelt. Und da möchte ich eben nachvollziehen, einerseits, ich nenne es jetzt hier wahres Geschlecht, also weil es ist relativ schnell nachzuvollziehen, relativ schnell taucht es auf, dass eben irgendwelche Sachverständige dann danach gucken, was denn eigentlich nun die richtigen Kennzeichen von Geschlecht seien und ja, und dann eben allerlei Untersuchungen anstellen und damit auch ja, einfach auch in das Selbstbestimmungsrecht von Menschen dann auch eingreifen. Und das lässt sich da eben ganz gut auch an verschiedenen Punkten nachvollziehen. Da möchte ich historisch unterschiedliche Punkte aufmachen, also bis ins 17. oder 18. Jahrhundert eher sehr vielfältige Merkmale, die als geschlechtlich bedeutsam gewertet wurden. Dann ab dem 18., 19. Jahrhundert gerade der Blick auf Keimdrüsen, also Eierstöcke, Hoden, die als bedeutsam für die geschlechtliche Entwicklung betrachtet wurden. Dann die Fokussierung von Chromosomen, beziehungsweise zuvor dann eher Erbanlagen, von Chromosomen ab Ende des 19. Jahrhunderts, Erbanlagen, also ich möchte das jetzt nicht so genau voneinander abtrennen, sondern es ist eigentlich eher also so zu verstehen, dass es immer verschiedene Theorien auch gegeben hat, die nebeneinander existiert haben. Also die Thematisierung von Erbanlagen, die Thematisierung durchaus von Hoden, historisch wechselhaft. Also das sollte man auch dann nicht einebnen. Aber bei denen dann ja, zwischen den Diskussionen stattfanden. Also es ist nicht so zu verstehen, wie es häufig beschrieben wird, auch gerade in soziologischen Standardwerken, also bei Thomas Laqueur oder Claudia Honecker, dass es eben einen vehementen Bruch gegeben hat und auf einmal ist jetzt alles irgendwie neu, sondern es sind eher Diskursstränge, die miteinander in Diskussion stehen. Und meine Frage wäre eher, welche Theorien konnten wann dominant werden? Also wann konnten sie irgendwie ein Übergewicht in der Debatte auch gewinnen? Ja, von diesem Ausgangspunkt möchte ich dann aber das Heutige nicht ausschließen. Ich finde immer, wenn wir nur bei Historie verbleiben, dann ist irgendwas verschenkt so, weil dann kommt man, glaube ich, nicht zu einer richtigen Kritik auch derzeitiger Gesellschaftsordnung. Und deshalb möchte ich nachvollziehen, wie sich diese Theorien, also diese historischen, dann in den heutigen aktuellen Signalkaskaden, also in den Beschreibungen, wie sich Geschlecht embryonal entwickelt, wie das letztendlich dort miteinander verbunden wurde. Als vierter Punkt vielleicht noch ein Ausblick, aber dann den können wir auch weglassen, wenn es dann zu lang oder zu viel wird, dass eben auch direkt Körper in ihrer Materialität erstellt sind. Also das spielt vorher ja selbstverständlich auch eine Rolle mit, aber das wird da, also würde ich dann ein Beispiel herausgreifen und das da nochmal an einer Folie noch ein bisschen deutlicher machen und dann das damit dann in die Diskussion gehen. Also ich, ja. Okay, dann würde ich mit der Eingrenzung der Thematik beginnen und dann gleich einmal eine bunte Folie mit auflegen. Und zwar sind da Geschlechterstereotype einfach ein bisschen zusammengefasst, einfach aus diesen Scherenschnittmodellen, die es ja durchaus eine ganze Menge gibt. Also es ist ein bisschen unscharf, aber das sollte euch jetzt nicht stören. Es wird, glaube ich, recht deutlich, wie schon bei solchen kleinen Kindern eigentlich solche Geschlechterstereotype eine Rolle spielen. Also wir sehen unterschiedliches Spielzeug geschlechtlich zugeordnet, wir sehen unterschiedliche Kleidung, wir sehen unterschiedliche Haltungen, also die eingenommen werden, wir sehen unterschiedliche Gesichtsausdrücke, also entweder mehr so eingenommen, also so relativ wenig Raum auch einnehmend das Mädchen und relativ ausladend dann der Junge, wie er da dargestellt ist. Und daraus wird vielleicht recht deutlich schon, wie Geschlecht eigentlich, also gerade bei Kindern ist es ja eigentlich vollkommen absurd, da irgendeine geschlechtliche Unterteilung aufzumachen. Und es passiert aber, und zwar von Geburt an, also die erste Frage nach der Geburt ist auch nicht etwa, also in den meisten Fällen ist das Kind gesund oder so, sondern ist es ein Junge oder ist es ein Mädchen? Und wenn die Eltern dann darauf keine Antwort geben können, dann herrscht erstmal betretenes Schweigen oder wird da irgendwie das Thema gewechselt. Und also ein Mensch beginnt in einer Gesellschaft erst richtig zu existieren, wenn dieser Mensch dann mit einem Geschlecht aufwarten kann, also konkret angesprochen werden kann. Und das lässt sich dann eben von dieser Kindheit durchaus sehr schön nachvollziehen, eigentlich in allen Strängen der Gesellschaft dann, in denen dann deutlich wird, also in der Schule wird durchaus während Fächerkombinationen unterschiedlich zugeordnet, Mädchen eher mehr Sprachvermögen, Jungen eher mehr naturwissenschaftliches Talent. Also solche Unterscheidungen spielen letztendlich von Geburt an überall eine Rolle und äußern sich eben hier, ist es dargestellt, eben an solchen Dingen wie Kleidung oder Gesten oder auch Tonhöhen oder Tontiefen und ähnliches. Also Menschen werden sozusagen geschlechtlich eingeordnet und wir lernen auch stets sehr früh Menschen geschlechtlich einzuordnen. Also dann werden wir dann gegebenenfalls korrigiert, also dann auch als kleine Kinder. Nee, das ist ja das ist keine Frau, das ist ein Mann. Also es wird durchaus darauf auch mit eingewirkt, dass wir auch bei unserer Einteilung dann eindeutig sind. Also entweder durch die Eltern werden wir darauf hingewiesen oder durch die bezeichneten Menschen selber. Ja, das setzt sich dann auch, also es kam in der Ankündigung zu dem heutigen Input schon ein bisschen rüber, das zeigt sich dann eben auch in den Chancen in der Gesellschaft, also dass beispielsweise in wesentlichen gesellschaftlichen Bereichen Frauen ganz massiv unterrepräsentiert sind, Männer ganz massiv überrepräsentiert sind, sowohl in Politik als auch Wissenschaft als auch Wirtschaft ist der Frauenanteil in den höheren Positionen bei unter 10%. Also das macht schon deutlich, irgendwie Geschlecht spielt doch irgendwie eine Rolle in der Gesellschaft und hat eben auch massive Auswirkungen letztendlich auf Chancen, die Menschen in der Gesellschaft haben. Aber nicht nur da spiegelt sich das dann auch wieder, sondern auch bei solchen ganz alltäglichen Sachen wie wenn man aufs Klo geht oder ähnliches. Man muss sich immer irgendwie geschlechtlich zuordnen, man muss immer Stellung zu männlich oder weiblich beziehen. In Kaufhäusern ist es genauso. Also überall ist ganz tief in diese Gesellschaft Geschlecht eingewoben und eben nur in diesen zwei Bedeutungsformen weiblich-männlich. Ja, das ist jetzt also dann im Prinzip dieser kleine Vorsatz, den ich sagen wollte, dann ist die Frage, was macht eigentlich jetzt eine Biologie damit? Oder also wozu wird in der Gesellschaft Biologie und Medizin dann auch angeführt? Und seit der Aufklärung ist es auch durchaus vielfältig beschrieben worden. Also eben dieses Argument der Natürlichkeit, das letztendlich damit aufgekommen ist. Also Natürlichkeit dann auch in Anführungsstrichen. Selbstverständlich hört man so schlecht, wenn ich das mit Hand mache. Und sie liefert sozusagen Biologie und Medizin liefern das Fundament für solch eine Gesellschaftsordnung, auf das dann auch innerhalb der Gesellschaft zurückgegriffen wird. Also es gibt jetzt Beschreibungen, also wir sehen das ja gerade in populären Zeitschriftenartikeln, bei denen dann Geschlecht thematisiert wird. Da wird relativ häufig dann ausgeführt, mit Erziehung lässt sich schon vieles machen und dann kommt aber irgendwo dann nochmal so eine Spalte angeführt, irgendwie die Wahrheit und dann kommen irgendwie Ausführungen zu Chromosomen, zu Genen oder ähnlichen. Und dieses Fundament letztendlich auf das verwiesen wird, obwohl das eigentlich in der Debatte, also viele Leute haben gar keinen richtigen Zugang dazu, also was sind Chromosomen, was sind eigentlich Gene, das wissen nicht mal Biologen, Biologinnen, da gibt es ganz, also jede Biologin hat unterschiedliche Definitionen davon, was denn eigentlich ein Gen sei, das wäre noch ein ganz eigenes Thema noch. Insofern, warum verweisen wir dann darauf? Der Einfluss eben von Biologie und Medizin lässt sich vielleicht in drei, vier Punkten beschreiben. Einerseits liefert eine Biologie die Ausführung, dass so eine Zweigeschlechtlichkeit, weiblich-männlich, im Prinzip jeder Mensch von sehr früh nach der Geburt oder schon vorgeburtlich hat. Also das ist im Prinzip ein Merkmal jedes Menschen ist, also dieses Universelle sozusagen auf Mensch bezogen, dass jeder Mensch irgendwas Geschlechtliches an sich hat, was dann schon in diese Zweiordnung einzugliedern ist. Sie liefert als zweiten Punkt dann die Ausführung, dass Geschlechtlichkeit, Zweigeschlechtlichkeit ein grundlegendes, also eine Grundlage für sämtliche Tiere und Pflanzen sind, also dass letztendlich da Zweigeschlechtlichkeit sehr weit verbreitet sei und eben in dem Sinne auch solch ein universelles Prinzip. Und um gleich wieder zu Hermaphroditismus, uneindeutigen Geschlecht, den Schwenk zu machen, also durchaus Biologinnen, Biologen, sehr lange Zeit meist, also sehr lange Zeit nur Männer, sind durchaus darauf gestoßen, dass eben einige Menschen da nicht reinpassen, so in dieses Modell. Aber das hat nicht dazu geführt, dass das Modell grundsätzlich in Frage gestellt wurde, sondern dass eben auch ja, Sonderformen sozusagen eingefügt wurden. Also die wurden dann als Abweichung, als Anomalie in dieses zweigeschlechtliche Modell mit aufgenommen und verstörten nicht dieses Modell in der Biologie, sondern es wurde einfach mit eingebaut. Und jetzt für die heutigen Geschlechtertheorien in der Biologie ist relevant, dass Zweigeschlechtlichkeit gar nicht mehr in Frage gestellt wird, sondern es wird grundsätzlich für jede Untersuchung vorausgesetzt. Also es wird eben zwischen weiblich und männlich unterschieden bei allen Probandinnengruppen und entsprechend kriegt man natürlich auch stets differente Beschreibungen raus. Also egal, ob ich jetzt einfach hier zum Beispiel alle Leute hier untersuchen würde und dann 50 Leute auf dem Marktplatz in Göttingen oder was weiß ich wo, ich würde grundsätzlich Differenzen zwischen diesen zwei Gruppen, wenn ich diese zuordne, beschreiben können, wenn ich es denn will. Ja, vielleicht das dann einfach in so einem Modell ein wenig zusammengefasst. Und also da stellt Anne Faustus-Thürling sehr schön dar, dass der Mensch eigentlich im Wesentlichen ein Resultat von Geschichte, von Kultur, von Beziehungen zu anderen Menschen ist, von psychologischen Prozessen. Und in der Mitte steht sozusagen so der Organismus, die Zelle und so. Und in dem heutigen Input wollen wir uns sozusagen nur diesem Organismus der Zelle zuwenden. Allerdings möchte ich die nicht so zentral und als Kern sozusagen belassen, sondern vielmehr geht es mir darum, eben auch aufzuzeigen, dass eben auch dieses Wissen von Organismus, von Zelle gesellschaftlich hergestellt ist. Also dass da genauso Kultur wirkt, also dass es eigentlich eher ineinander übergeht. Aber also dass wir uns heute sozusagen nur mit Biologie beschäftigen, aber dass die selbstverständlich auch eine der Erklärungsweisen innerhalb einer Gesellschaft dann auch ist. Ja, damit wäre ich dann beim zweiten Punkt und dann, wie gesagt, auch versuche ich auch relativ kurz zu halten. Das ist im Prinzip diese rechtliche Rahmung. Ich fange da durchaus ein bisschen sehr früh an, ihr werdet es gleich selber merken, aber stellt sich eine gewisse Relevanz dann mit heraus und ich mache es auch wirklich kurz. Und damit komme ich gleich zum ersten Punkt und jetzt die ganzen Ausführungen auch zu uneindeutigem Geschlecht, zu Hermaphroditismus gerade, also darauf bezogen. Und da stellt sich heraus, dass schon sehr früh, also auch in der Antike, Ausführungen zu uneindeutigem Geschlecht zu finden sind, also zu zwittern. Man kann das auch an biologischen Texten durchaus nachvollziehen, also auch Aristoteles hat beispielsweise dazu was geschrieben. Wir sind jetzt aber nur bei den rechtlichen Sachen und ich lese sie einfach mal ganz kurz vor. Bei einem Twitter fragt sich, welchem Geschlecht er gleichzusetzen sei. Ich glaube eher demjenigen, das bei ihm überwiegt. Das ist Ulpianus, ein römischer Jurist aus dem 2. 3. Jahrhundert unserer Zeit. Ob ein Twitter zur Testamentserrichtung als Zeuge hinzugezogen werden kann, richtet sich nach dem Geschlecht, dessen Begierden sich in ihm regen. Das ist von Paulus, auch ein römischer Jurist der gleichen Zeit. Was hier schon deutlich wird, ist, dass Ausführungen zu uneindeutigem Geschlecht bei Menschen getroffen werden und dass offensichtlich die Notwendigkeit vorhanden war, irgendwelche rechtlichen Regelungen dann auch mit dafür zu treffen. Und das konnte eben, also das konnte beispielsweise bei Erbfällen oder bei Möglichkeiten der Ehescheidung oder überhaupt eine Ehe eingehen, konnte das eine gewisse Relevanz haben, also sofern dann die Rechte von Dritten betroffen waren. Was hier schon gemeint ist, das geht dann auch aus dem Drumherum noch hervor, dass nicht der Mensch selber zu sagen hat, ja, also diese Begierden regen sich in mir oder ähnliches, sondern dass es darum geht, dass irgendwelche Leute von außen darüber bestimmen, was sich denn zeigt. Also dass sozusagen von einer gewissen externen Seite erstmal zu prüfen ist, ob die Merkmale dann jetzt alle so zusammenspielen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch aktuell nachvollziehen können. Es geht bei solchen Betrachtungen, bei diesen rechtlichen Betrachtungen darum, dass irgendwelche Leute von außen sagen, dass also wie das Geschlecht sozusagen ist, wie das wahre und eigentliche Geschlecht ist. Und dass weniger, also zumindest in den Texten, in der Praxis mag es dann, ist es an einigen Stellen anders, kommen wir auch an ein, zwei Punkten nachher noch zu. Es geht nicht darum, dass der Mensch sich selbst verortet. Also es wird schon das Selbstbestimmungsrecht dann auch an solchen Stellen dann durchaus eingeschränkt. Die zweite Textpassage, also dessen Begierden sich in ihm regen, die werden bei Thomas 1993, also der zweiten Quelle, kann ich nachher auch noch gegebenenfalls genauer geben, so interpretiert, dass es gerade darum geht, ob Penis, Klitoris, wie wir es heute bezeichnen würden, erektionsfähig ist oder nicht. Also dass es um die Aufrichtung und des Penis und das Ausstoßen von Samen sozusagen dann geht. Also das ist eine Interpretation dazu. Mit jetzt ein größerer Sprung dann davon im 13. Jahrhundert, also gerade im Kirchenrecht, im kanonischen Recht, wurde dann hierzu, also hier gibt es ja die Betrachtung, ach, also es muss irgendeine Zuordnung weiblich-männlich getroffen werden. Da wurde dann der Fall aufgenommen, dass eben Sachverständige sozusagen nicht entscheiden könnten, wie das Geschlecht nun eigentlich sind, also nicht das vorherrschende Geschlecht dann bestimmen könnten. Und da wurde dann eben die Regelung für Twitter mit aufgenommen, dass diese sich ab dem vollendeten 18. Lebensjahr dann so und so entscheiden könnten, also dann eine Zuordnung zu dem einen oder anderen Geschlecht machen könnten. Ich lese einfach auch mal ganz kurz zwei Zitate vor, also aus dem Bayerischen Bürgerlichen Gesetzbuch von 1756. Dort heißt es, Hermaphroditen werden dem Geschlecht beigezählt, welches nach Rat und Meinung deren Verständigen vordringt. Falls sich aber die Gleichheit hierin bezeigt, sollen sie selbst eins erwählen und von dem Erwählten Sopoena Falsi nicht abweichen. Also Sopoena Falsi bei Strafe für Zuwiderhandlung, und das bezieht sich auf Sodomie-Paragraphen, bei denen dann, also mit denen sozusagen alle der herrschenden Moral widersprechenden Handlungen sozusagen in Frage gestellt waren und also sehr weitreichend und eben durchaus auch gleichgeschlechtliches Sexualverhalten mit drunter zu fassen war, was dann auch hier in solchen Texten dann häufiger thematisiert wird. Was hier auch wieder ganz deutlich wird, also Rat und Meinung der Verständigen, also nicht die Leute haben wieder selbst zu urteilen, sondern die, ja, irgendwelche von außen dann dabei. Ein zweites Beispiel, auch häufig dann angeführt, das preußische Allgemeine Landrecht. Dort heißt es, der Zwitter. Wenn Zwitter geboren werden, so bestimmen die Eltern, zu welchem Geschlechte sie erzogen werden sollen. Jedoch steht einem solchen Menschen nach zurückgelegten 18. Jahre die Wahl frei, zu welchem Geschlecht er sich halten wolle. Nach dieser Wahl werden seine Rechte künftig beurteilen. Sind aber Rechte eines Dritten von dem Geschlecht eines vermeintlichen Zwitters abhängig, so kann ersterer auf Untersuchung durch Sachverständige antragen. Der Befund der Sachverständigen entscheidet auch gegen die Wahl des Zwitters und seiner Eltern. Hier wird das Argument mit den Sachverständigen nochmal unterlegt. Solche Stellen, also wie dieser in diesen Gesetzestexten, wurden vielfach so interpretiert, dass es eine weitreichende Wahlfreiheit von Geschlecht in der Zeit gegeben habe. Also beispielsweise findet sich das bei Michel Foucault und Ähnlichen. Dem ist zu widersprechen, weil hier eben sehr deutlich wird, dass eigentlich, also erstmal prüfen die Sachverständigen und im Zweifel werden 3, 4, 5 verschiedene mit hinzugezogen. Und also erst wenn die zu keinem eindeutigen Urteil kommen, also nicht irgendwie sagen, dass weibliche Geschlecht überwiegt oder das männliche Geschlecht überwiegt, erst dann ist so eine Art Wahlfreiheit gegeben. Also die ganzen Untersuchungen setzen sozusagen dann vorher auch mit an. Insofern, es wurde dann eben relativ häufig so ein Umbruch dann auch gerade bei solchen Beschreibungen dann, also jetzt neueren Betrachtungen solcher Literatur beschrieben. Da bin ich ein bisschen am Zweifeln, ob das tatsächlich so stimmt, weil es eher, ich glaube, also solche Betrachtungen werden häufig von Spezialisten fürs 18. und 19. Jahrhundert vorgenommen und insofern dann eben auch andere Sachen dann durchaus, die vorher problematisch waren, ausgeblendet und man neigt dann zu so einer gewissen Romantisierung von Geschichte und das ist, glaube ich, nicht gegeben. Also könnten wir auch dann noch genauer zu sprechen, wen es interessiert dann. Ja, dann allerdings ist tatsächlich ein gewisser Bruch festzustellen, nämlich in den Gesetzestexten, also in den neueren Gesetzestexten, die sich nicht mehr als Gott gewollt ausweisen, sondern eben als naturrechtlich, also auf so einer Naturgesetzebene argumentieren, die haben diese Regelung für Zwitter nicht mehr. Sondern also beispielsweise im Code Civil 1804 ist eine solche Ausführung nicht getroffen, sondern da ist bestimmt, dass direkt nach der Geburt das Geschlecht festgestellt werden soll und da wird eben auf weiblich und männlich nur verwiesen, was dann wieder andere, also gerade Mediziner dazu veranlasst hat, dann wieder einzufordern, dass doch diese rechtliche Regelung für solche Zweifelsfälle wieder aufgenommen werden müssten. Weil eben die Medizin keine genaue Bestimmung des Geschlechts sozusagen vornehmen könnte, also dass es eben solche Zweifelsfälle durchaus gibt. Auch im Personenstandsgesetzbuch von 1875 für das Deutsche Reich und in dem bürgerlichen Gesetzbuch von 1900 ist auch eine solche Regelung nicht mehr aufgenommen und ich habe mal die Begründung der Verfassenden, also des bürgerlichen Gesetzbuches mit dran genommen, also als Folie aufgenommen und lese die auch einfach mal kurz mit vor. Nach dem heutigen Stande der medizinischen Wissenschaft darf angenommen werden, dass es weder geschlechtslose noch beide Geschlechter in sich vereinigende Menschen gibt, dass jeder sogenannte Zwitter entweder ein geschlechtlich missbildeter Mann oder ein geschlechtlich missbildetes Weib ist. Der Satz des römischen Rechts, dass der Zwitter dem bei ihm überwiegenden Geschlechte zuzuzählen sei, trifft das Richtige, folgt aber aus der Sachlage von selbst. Also hier jetzt einerseits wird hier schön der Bogen wieder geschlagen zum römischen Recht, warum ich auch da angefangen habe. Andererseits wird hier jetzt auf eine medizinische, biologische Sicherheit verwiesen, dass im Prinzip jeder Mensch eindeutig einem Geschlecht zugeordnet werden könne. Und das ist natürlich jetzt für den weiteren Input interessant. Was hat sich da geändert? Also was ist jetzt das Spannende, dass sozusagen Geschlecht offensichtlich so eindeutig dann bestimmt werden kann? Und dem können wir uns dann jetzt im Folgenden zuwenden. Und das ist im Prinzip dann sozusagen der eigentliche Punkt, wurde sozusagen Geschlecht biologisch-medizinisch bestimmt, wie wurde es beschrieben und welche Änderungen sind sozusagen dann dabei auszumachen. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Also, ich hatte es vorhin schon angedeutet, also bis ins 17. und 18. Jahrhundert kann man gerade so ein Vorherrschen von sehr vielfältigen Merkmalen, die als geschlechtlich sozusagen dann gewertet wurden, also die zur Bestimmung des Geschlechts herangezogen wurden, beobachten. Also es galt dann eher, es ging eher darum, die allgemeine körperliche Gestalt eines Menschen zu untersuchen. Also dabei spielte dann häufig Beckenbreite eine Rolle, Körperbehaarung, aber eben auch tatsächlich die allgemeine Gestalt, also auch Bewegungsweisen und Ähnliches wurde in die Diagnose mit einbezogen. Und also das als ein Punkt erstmal da drin, auch die Gestalt der Genitalien wurde durchaus auch betrachtet. Es ist aber eben bei solchen Beschreibungen immer die Frage, also sind tatsächlich jetzt theoretische Ausführungen, weil durchaus in der Praxis war das gar nicht so einfach für einen Mediziner, dann ja die Geschlechtsteile zu untersuchen, weil es durchaus auch eine gewisse Schamhaftigkeit gab, auch bei solchen Sachen und Patientinnen eben, die nicht unbedingt dann vorgezeigt haben und deshalb auch diese Annäherung von anderen Kennzeichen. Insofern auch immer durchaus auch im Denken und auch im Betrachten immer diese Frage stellen, ist das jetzt nur theoretisch, ist das nur praktisch? Was ein weiteres Kennzeichen gerade in dieser Zeit war, ist, was wir schon vor uns im römischen Recht so ein bisschen hatten, mit diesen, dessen Begierden sich in ihm regen. Es ging darum eben auch, dass gerade Männer eben erektionsfähig sein sollten und ejakulieren können sollten. Frauen sollten hingegen menstruieren können. Also das waren durchaus sehr häufig betrachtete Kennzeichen in solchen medizinischen Geschlechterbetrachtungen. Und schließlich, ich hatte es schon kurz angedeutet, wurden durchaus auch Verhaltensmerkmale einbezogen, also eben einerseits Bewegung, also Jungen, die sollten sich durchaus raufen und also das wurde schon als geschlechtliches Kennzeichen mit angenommen und einbezogen. Andererseits wurde auch formuliert, dass eben der Drang nach der Kleidung des eigenen Geschlechts bestehen würde und dass sich der sexuelle Drang auf das Gegengeschlecht richten würde. Also dass durchaus auch Argumente, die in solchen Texten dann auch immer durchaus mit verhandelt werden. Danach, ja, also das vielleicht als dafür so eine Beschreibung 17. bis 18. Jahrhundert gerade. Ende des 18. Jahrhunderts ist so ein vielleicht leichter Bruch zu bemerken. Also da werden dann gerade mehr Ausführungen dazu getroffen zu männlichen Hoden, also die dann ein gewisses geschlechtsbestimmendes Element darstellen sollten. Das ist jetzt auch nicht gänzlich neu, also auch dieses Argument der äußeren männlichen Geschlechtsmerkmale, also durchaus Hoden, Hodensack und Penis, wurde durchaus auch bei Galenus beispielsweise als typisches vermännlichendes Element mitverhandelt, also Galenus jetzt römischer Arzt, 2. Jahrhundert. Unserer Zeit und also das wurde durchaus da jeweils mit verhandelt, auch wenn durchaus ja, also die Grundargumentation eine andere war. Also, aber das möchte ich jetzt nicht aufmachen, sondern einfach da ein bisschen wahrnehmen, dass es diese Argumentation so ein Stück weit auch schon gegeben hat. Ende des 18. Jahrhunderts wird dann wieder vermehrt darauf verwiesen. Was auffällt, ist, dass sich nicht gleichzeitig die Betrachtung von Eierstöcken finden lässt, sondern die Betrachtung von Eierstöcken beziehungsweise dann auch von weiblichen Hoden. Also die Bezeichnung wurde verschiedentlich dann verwandt. Also zunächst wurden Hoden nicht unterschieden, aber es gab trotzdem so eine Aufwertung von äußeren Hoden dann. Also es wurde betrachtet, dass die weiblichen Hoden sozusagen im Inneren lagen. Und begrifflich wurde nicht unterschieden. Ab dem 19. Jahrhundert lässt sich einerseits diese Unterscheidung ausmachen. Auffällig ist aber auch, dass diese Betrachtung weibliche Hoden bzw. Eierstöcke dann eben erst später einsetzt. Und das ist durchaus ein ein Punkt, der sich relativ häufig auch wiederfindet, auch in biologischen Betrachtungen. Wir werden es nachher noch an der einen oder anderen Stelle feststellen, dass es stets bei der Untersuchung darum ging, was macht jetzt eigentlich den Mann so superior, also so überlegen, also was ist dieses bestimmende Element dafür, wogegen die Frau, weibliches Geschlecht, als nicht genauer zu untersuchen galt, beziehungsweise eben als Grundlage, also weibliches Geschlecht ist basal und durch irgendwie weiteres Zutun würde sich dann daraus dann männliches Geschlecht gegebenenfalls entwickeln. Also diese androzentrische Sichtweise, die Männlichkeit Männer höher bewertet, lässt sich durchaus häufig feststellen. Und hier ist eben gerade so ein Punkt, wo das mit ja einfach darstellbar ist. Und jetzt vielleicht auch einfach ein Zitat gleich noch dazu, aus dem hervorgeht, wie aufgeladen letztendlich auch die Argumentation zu solchen Hoden bzw. Eierstöcken wurde. Ich habe jetzt mal ein Zitat herausgegriffen, das sich direkt mit Eierstöcken beschäftigt. Und ich lese das auch einfach kurz vor. Also das ist aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, nicht weil die Betrachtungen da angefangen hätten, sondern weil sich das durchaus hier eben als Zitat mit anbietet. Das Weib ist eben Weib nur durch seine Generationsdrüse. Alle Eigentümlichkeit seines Körpers und Geistes oder seiner Ernährung und Nerventätigkeit, die süße Zartheit und Rundung der Glieder bei der eigentümlichen Ausbildung des Beckens, die Entwicklung der Brüste bei dem Stehenbleiben der Stimmorgane, jener schöne Schmuck des Kopfhaares bei dem kaum merklichen weichen Flaum der übrigen Haut und dann wiederum diese Tiefe des Knies. Diese Wahrheit der unmittelbaren Anschauung, diese Sanftmut, Hingebung und Treue. Kurz, alles, was wir an dem wahren Weibe Weibliches bewundern und verehren, ist nur eine Dependenz des Eierstocks. Man nehme den Eierstock hinweg und das Mannweib in seiner hässlichsten Halbheit mit den groben und harten Formen, den starken Knochen, dem Schnurrbart, der rauen Stimme, der flachen Brust, dem missgünstigen und selbstsüchtigen Gemüt und dem schiefen Urteil steht vor uns. Also das von Rudolf Virchow aus dem Jahr 1847, also findet sich verschiedentlich auch abgedruckt. Und was hieraus relativ schön deutlich wird, ist einerseits, also es ist eine Betrachtung eben zu Eierstocks, findet sich auch Ähnliches teilweise zu männlichen Geschlecht, also zu Hoden dann. Es wird aber auch sehr schön deutlich, dass, also wie aufgeladen die Betrachtungen sind. Also es wird nun alles auf einmal in dieses Gewebe, was da teilweise mikroskopisch untersucht wird, mit hineingepackt und durchaus bis zu moralischen Ausführungen und Ähnlichen. Und diese blumige Sprache, die eben hier auch durchaus mit auftritt und die man hier finden kann, das ist nicht irgendwie, also der Text ist jetzt nicht aus dem Kontext genommen oder sowas, sondern das findet sich durchaus relativ häufig, einerseits in der Zeit und andererseits findet man aber auch heute noch, also die Betrachtung, also es ist teilweise richtig absurd, wie aufgeladen dann irgendwelche gesellschaftlichen Betrachtungen in irgendwelche biologischen Kennzeichen mit hineingepackt werden. Und vielleicht für die eine oder andere interessant, ein schöner Aufsatz zur Botanik, wo eben auch diese geschlechtlichen Sachen noch mit betrachtet werden von Schiebinger, das private Leben der Pflanzen. Und das ist in dem, also da wird eben auch diese Verbindung aufgemacht, also da wird für Blüten direkt beschrieben, wie dann der Ehegatte in das Bett und all sowas kommt. Also es finden sich eben diese gesellschaftlichen Übertragungen sozusagen von den Menschen dann auf die Pflanzen da sehr schön wieder. Ja, was... an der Stelle nochmal der Link sozusagen zur Praxis. Also hier fürs 19. Jahrhundert jetzt beschrieben, was da alles reingepackt wurde. Nun ist das Problem, eben gerade solche Keimdrüsen sind ja eher im Körperinneren und waren sozusagen auch der genaueren Untersuchung häufig entzogen. Also es gab dann durchaus trotzdem medizinische Eingriffe, um reinzukommen. Aber das war keinesfalls der Regelfall, sondern die sind eher sehr selten, weil eben solche medizinischen Eingriffe auch sehr gefährlich waren und dann die Patientin relativ häufig danach gestorben ist, wenn sowas trotzdem durchgeführt wurde. Und so lässt sich auch im 19. Jahrhundert und auch im 20. Jahrhundert durchaus feststellen, wie eben ganz vielfältige Merkmale in die Diagnose des Geschlechts mit einbezogen wurden, die eben auch diese ganzen Elemente mit aufgenommen haben. Also Erektionsfähigkeit von Klitoris, Penis, von dann irgendwelche Bewegungen, irgendwelche charakterlichen Merkmale, irgendwie die gesamte körperliche Erscheinung. Also insofern solche Betrachtungen dann durchaus auch als ja, als begrenzt zu betrachten. Allerdings, was auch auffällt, ist das Ende des 19. Jahrhunderts. Das wäre dann auch, also könnten wir auch am Rande reden. Trotz dieser gefährlichen Operation wurde es durchaus der Regelfall eben Erkrankungen, die weiblichen Geschlecht, die Frauen zugeschrieben wurde, dann eben so zu behandeln, beispielsweise durch die Entfernung der Eierstöcke. Und da sind einige 10.000 Fälle Ende des 19. Jahrhunderts, also ab 1870 etwa, beschrieben, also dazu Ausführungen getroffen, bei denen sozusagen dann Hysterie oder Ähnliches dann darüber behandelt werden sollte. Also insofern auch durchaus da dann eine gewisse, ja, einfach trotz der Gefahren dann eben trotzdem wurde eben das Risiko dann auch mit eingegangen. Ja, vielleicht auch zu Hermaphroditismus dann konkret noch zurückkommen. 1876 mit Edwin Klebs wurde dann eben gerade diese Betonung von Eierstöcken und Hoden dann auch in die Klassifikation von Hermaphroditen mit aufgenommen und sollte sozusagen ein Mensch nur noch als echter Hermaphrodit gewertet werden, wenn er tatsächlich über sowohl Eierstock als auch Hodengewebe verfügte. Alles andere wurde dann als Pseudohermaphrodit, also wenn die Merkmale sich irgendwie anders gemischt zeigten, bezeichnet. Und dieses Pseudo macht ja auch wieder sehr schön deutlich, also jetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive, wie eigentlich dann so unterstellt wird, dass da jemand irgendwas vorspielen würde und ja, einfach nicht das ist, was er eigentlich vorgibt zu sein. Ja. Ein weiteres Element, das möchte ich jetzt nur noch kurz anreißen, weil wir, glaube ich, auch schon relativ fortgeschritten mit der Zeit sind, die Betrachtung von Erbanlagen. Also lässt sich auch geschichtlich sehr lange nachvollziehen, also wie da verhandelt wurde. Also gerade im 17. Jahrhundert ist ja sicherlich vielen bekannt, so die Präformationstheorien, in denen ausgeführt wurde, dass entweder in Samen oder Ei das Individuum, also der Mensch schon in Miniatur vorgebildet sei. Also man ging davon aus, dass entweder in Samen oder Ei so ein ganz kleines Männchen schon drin sein sollte, das nur noch an Größe zunehmen würde. Also es gab keine Entwicklung und keine Differenzierung oder sowas, sondern ein einfaches Größenwachstum sollte ausreichend sein. Und das weist natürlich darauf hin, dass gerade so ein Gedanke des Vererbens, dass irgendwas schon vorgegeben sei und so, darin relativ zentral ist. Ende des 19. Jahrhunderts lässt sich dann feststellen, dass eben gerade solche Gedanken dieses Vererbens dann ja dominanter werden konnten, auch mehr unterfüttert wurden, dadurch, dass einerseits eben Zellgewebe beschrieben wurde, also Samen- und Eizelle wurden nun als Zelle beschrieben und darin wurden dann auch noch Strukturen gefunden, die sich gegebenenfalls unterscheiden konnten. Eben die Rede ist jetzt von Chromosomen, da wurde dann gerade bei Insekten untersucht, dass sich die Chromosomen nach weiblichen und nach männlichen Geschlecht unterschieden und entsprechend wurde das als wesentliches Merkmal dann auch mit aufgenommen, um ja genauere Untersuchungen dann nach dem Geschlecht anzustellen. Was dabei auch auffällt, ist, dass durchaus jetzt gerade mit diesen, also gerade bei Chromosomen, Betrachtung von anderen Individuen, von anderen Tierarten dann häufig auf den Menschen übertragen wurden. Also die Untersuchung zu Menschen X und Y-Chromosom jetzt als Geschlechtschromosom aufgewertet. Wir nehmen es dann nachher noch ein bisschen auseinander. Das war erst 1923, aber gerade diese chromosomalen Ausführungen, die finden sich durchaus schon vorher. Und dann eben als Übertragung von Insekten dann auf den Menschen. Ja, was dazu vielleicht einfach zu sagen ist, es zeigt sich auch durchaus unter Medizinern und teilweise dann eben ab gerade Anfang 20. Jahrhundert Medizinerinnen und Biologen, Biologinnen durchaus eine Diskrepanz in den Bezugnahmen. Also es zeigt sich gerade bei Medizinerinnen, Medizinern relativ lange dieses Festhalten an Keimdrüsen, also an Hoden, Eierstöcken, die als bedeutsam betrachtet werden, während Biologen, Biologinnen eher auf so ein universelles Prinzip verweisen. Also dann sagen auch, das ist überall im Tierreich gleich und wir wollen Chromosomen und solche Erbanlagen sozusagen untersuchen. Und da gibt es durchaus intensive Auseinandersetzungen, sodass dieses biologisch-medizinische, was ich in der Überschrift hatte, schon eine Konstruktion ist. Also da gibt es durchaus auch selbst in diesen Zusammenhängen dann Debatten. Was jetzt spannend im Folgenden sein wird und was ich als relativ zentral auch betrachten würde, ist, gerade wenn es solche widerstrebenden Theorien gibt, wie diese sozusagen dann auch miteinander vereinbart werden, also dann ja, einfach diese Widersprüche dann ein Stück weit aufgehoben werden. So. Und damit würde ich dann auch zu den aktuelleren Sachen kommen, die ein bisschen herausfordernd sind. Und da jetzt auch von den ganzen Abkürzungen bitte nicht verwirren lassen. Es ist jetzt schwierig, weil ich bin so an dieses Dings da hier gekettet. Ich weiß nicht, ob man das lösen kann. Dann, aber insofern müsstet ihr das selber da oben verfolgen. So ist das. Oder ich versuche es so einfach. Ja, also ganz links sehen wir sozusagen Genitalfurche, also Genitalridge. Und davor sind sozusagen jetzt noch, was als zentral betrachtet wird, häufig Chromosomen, also XX und XY-Chromosomen mit anzufügen, die häufig als das Kennzeichnende entweder weibliche, im Fall von XX, oder XY-männliche Geschlecht dann betrachtet werden. Und danach finden sich dann verschiedene Pfeile. Und bei denen dann sozusagen dann, ja, also wo diese ganzen verschiedenen Abkürzungen wie SF1 und WT1, LHX9 und sowas mit dran stehen, das ist auch gar nicht, also die Abkürzungen sind jetzt gar nicht so relevant, aber diese Abkürzungen stehen für Gene bzw. Genprodukte, die dann hier in diesem Schema als relativ eindeutig entweder in männliche oder in weibliche Richtung wirkend betrachtet werden. Und als zentrales Element wird hier eingeführt, also wir sehen am Anfang ganz viele wirkende, also zumindest einige wirkende Gene bzw. Genprodukte. Und dadurch würde sich sozusagen dann Hoden bzw. Eierstock ausbilden. Hier sehen wir schon, wie diese Verbindung auch aufgemacht wurde. Einerseits zwischen diesen Erbfaktoren, die dann beschrieben wurden in Form von Chromosomen, und andererseits mit diesen Gonaden, mit diesen Keimdrüsen. Was hier einerseits auffällt, ist, dass nur diese zwei Entwicklungsmöglichkeiten beschrieben werden. Also dieses, ja, also es wird gar nichts anderes dann vorgesehen da drin. Also dass es irgendwie die Übergangsmöglichkeit da drin mit gibt. Und ja, vielleicht einfach trotzdem ganz kurz vorher noch dazu. Ich möchte sozusagen jetzt nur bei der Beschreibung bis zu Eierstöcken und Hoden gehen. Also das Ganze danach möchte ich jetzt weglassen, weil es im Moment auch zu viel werden würde, glaube ich. Und weil ich, ja, also dazu lässt sich auch sehr viel Kritisches bemerken. Also durchaus wurde sehr vielfältig beschrieben, dass eben gerade diese Hormone, die dann da beschrieben sind mit Östrogen und Testosteron, dass die gar nicht so nur einem Geschlecht zuzuordnen sind, sondern es wird durchaus heute dominant die Krankheit beschrieben, also für etwa 10% der Frauen im Moment, dass die zu viel Testosteron haben, also durchaus höhere Konzentrationen als Männer. Beziehungsweise für Männer wird problematisiert, wenn die zu viel Östrogen haben. Und insofern sind die Hormone auch eher als ja, Wachstumshormone beispielsweise zu betrachten und nicht als so dieser geschlechtlichen Zuweisung zugehörig zu betrachten. Und vielleicht wird das ganz augenfällig, also solche Betrachtungen sind auch schon, also diese geschlechtlich eindeutige Wirkung von Testosteron bzw. Östrogen wurde auch schon sehr lange in Zweifel gezogen und diskutiert. Also in den 1930er Jahren gab es intensive Debatten dazu beispielsweise. Und es wurde unter anderem festgestellt, also auch beschrieben und deshalb auch viel diskutiert, dass das weibliche Pferd, die Stute, auf einmal näher, also das männliche Pferd, der Hengst, wesentlich mehr weibliche Hormone, also Östrogene hatte, als das weibliche Pferd. Und das war eben nicht so gut, alles miteinander in Verbindung zu setzen. Gibt es recht schöne Bücher zu, die ich dann auch, wen es interessiert, dann noch empfehlen könnte. Aber insofern, dem möchte ich mich jetzt nicht zuwenden, sondern ich möchte nur bei dieser chromosomalen genetischen Ebene verbleiben. Und da sehen wir einerseits dieses Bipotential Gonad, also es wird von einer undifferenzierten Keimdrüse zunächst ausgegangen, die sich erst danach differenzieren würde. Und dann ist natürlich die Frage, warum soll sie sich nur in diese zwei Richtungen differenzieren, warum gibt es nicht andere Möglichkeiten? Im Moment sind, vielleicht trotzdem noch zur Erklärung, noch genauer dazu, dieses SRI, was da zum Beispiel dran steht, also die geschlechtsdeterminierende Region auf dem Y-Chromosom, also Sex-Determining Region Y, das wurde relativ lange untersucht und das wurde seit den 1990er Jahren beschrieben, dass es sozusagen eine Geschlecht, also dass es die männliche Entwicklung bewirken würde. Und solche Betrachtungen finden sich schon relativ lange. Also seit den etwa 1940er Jahren wurde da eben geguckt, was macht sozusagen chromosomal, genetisch dieser, was ich vorhin erwähnte, mit dieser superioren männlichen Entwicklung, also diese Suche, was macht eigentlich die männliche Fortentwicklung aus? Und dagegen wurde davon ausgegangen, dass für eine weibliche Entwicklung keine aktiven Entwicklungsschritte notwendig seien, sondern dass diese basal immer verlaufe, wenn kein weiteres Zutun sozusagen stattfinden würde. Und da wurde eben sehr lange nach einem solchen Gen gesucht. Das, hier wird auch das ein bisschen recht schön dann deutlich, wie die Erbanlagen und Keimdrüsen verzahnt wurden. Es wurde nach dem Gen gesucht, was sozusagen dann die Ausbildung von, also von Hoden gewährleisten würde. Also es wurde zunächst nach dem einen Gen gesucht, dann wurde festgestellt, also dieses wurde dann mit SRI gefunden, aber eben nicht so richtig gefunden, was sich da zeigte, dass es eigentlich, also es zeigten sich ganz viele Ausnahmefälle, bei denen das nicht zutraf, also die Ausnahmefälle waren etwa 90%. Und insofern, also gerade bei wieder Betrachtung von uneindeutigem Geschlecht. Und insofern wurde dann geguckt, welche Gene könnten dann beispielsweise diesem SRI nachgeordnet sein, also welche Gene könnten noch wirken und würden eventuell durch dieses SRI angeknipst werden, beispielsweise das SOX9, was hier mit aufgeführt ist. Und so werden jetzt ganz viele Gene, Genprodukte beschrieben, die da denen eine Bedeutung dann zugeschrieben wird. Auch seit den 1990er Jahren, aber da kann man sagen, also 1986 hatten Eicher und Washburn eine schöne Arbeit gemacht und eben darauf hingewiesen, dass auch für weibliche Entwicklung eben auch aktive Entwicklungsschritte notwendig sind. Deshalb wurde seit der Zeit auch gerade danach geguckt, was könnten diese aktiven Entwicklungsschritte sein. Und das ist beispielsweise das Ergebnis, ist dann dieses DAX1, was da oben mit angeführt ist. Also deshalb stehen da auch einige Genprodukte mit dran, die sozusagen dann auch eine aktive Entwicklung bei weiblichem Geschlecht sozusagen dann mit darstellen sollen. Und dieses DAX1 ist auch insofern wieder spannend, dass es hier beschrieben wird für eine Bedeutung bei weiblicher Entwicklung. Mittlerweile wird es auch ein Stück weit in Frage gestellt. Also es wird eben da beschrieben, dass es für weibliche Entwicklung schon Bedeutung hat, aber dass es beispielsweise auch für die Herausbildung befruchtungsfähiger Spermien eine Bedeutung hat. Also eben gar nicht so eindeutig auf einer Ebene dann zuzuordnen ist. Ja, was vielleicht hier jetzt relevant auch mit ist, ist, dass mittlerweile ganz viele Genprodukte beschrieben sind, also etwa 80, 90 sind etwas genauer beschrieben, durchaus mit widersprüchlichen Ergebnissen, die so bei der Ausbildung des Genitaltraktes Bedeutung haben könnten. Es wird in Genexpressionsanalysen, also bei denen geguckt wird, welche Gene werden denn überhaupt in dieser Genitalfurche, also aus der dann der Genitaltrakt gebildet wird, werden mittlerweile etwa 1000 Gene als exprimiert, also als vereinfacht abgelesen beschrieben, die sozusagen da abgelesen werden, sodass das hier eben auch wirklich eine sehr starke Vereinfachung darstellt. Und bei so vielen beteiligten Genen bzw. Genprodukten stellt sich natürlich noch mal mehr die Frage, die ich schon angesprochen hatte, warum sollte das nur in diese zwei Richtungen gehen? Also können die nicht irgendwie ganz anders zusammenspielen und dann irgendwie ein ganz anderer Output entstehen? Also gerade wenn man Komplexität betrachtet, kommt man ganz schnell dazu, dass es eben ja einfach nicht diese zwei Geschlechter in dieser Form dann geben kann. Das Spannende bei den beschriebenen Genen ist auch, dass die wenigsten davon auf dem X- und Y-Chromosom, also auf dem Geschlechtschromosom, im Regelfall lokalisiert sind, sondern dass sie auf den Körperchromosomen sozusagen vorkommen, also auf Chromosom 1, 3, 11, 19, also auf ganz vielen verschiedenen Chromosomen, sodass auch diese Zuordnung von X und Y als die Geschlechtschromosomen schon in Zweifel zu ziehen ist und daran schon deutlich wird, wie das eine vereinfachende Zuweisung mit darstellt. Jetzt noch eine, ist das soweit erstmal klar? Ich habe noch eine Frage. Ja, einfach stellen. Kommen wir zu dem Beispiel, dass die Männer manchmal, also in vielen Fällen mehr Östrogen haben als die Frauen. Schließt es auch mit ein, dass die mehr Östrogen haben als Testosteron oder haben die einfach nur mehr Hormone generell? Also es geht auch um das Verhältnis zwischen Östrogen und Testosteron. Und noch eine zweite Frage war, wie genau kann man denn überhaupt bei den Genen deren Funktionen zuordnen? Also betrifft das jetzt nur die geschlechtlich, also die Gene, die geschlechtlich angezogen werden, oder hat man also generell ja keine Ahnung, was man mit diesen Genen macht? Also, ja, also vielleicht zu dem ersten, also es zeigt sich eher, dass Hormonspiegel individuell sehr unterschiedlich sein können. Also es kann durchaus, es gibt Männer durchaus mit höheren Östrogenkonzentrationen als Frauen beispielsweise und auch höheren als Testosteron. Also das steht nicht unbedingt in einem eindeutigen Zusammenhang. Was sich zeigt, ist, dass gerade altersmäßig Unterschiede bei diesen Konzentrationen auftreten und dass dementsprechend also eher individuell sich Veränderungen auch in diesen Hormonkonzentrationen zeigen. Zu der zweiten Frage, die ist durchaus recht spannend und eigentlich, man könnte sie sehr umfassend beantworten. Also gerade bei den neueren genetischen chromosomalen Betrachtungen geht man schon zu mehr Komplexität über. Also es gibt beispielsweise Systemorganisationstheorien, es gibt die formulierte Epigenetik, die gerade auch andere, also äußere Einflussfaktoren mit beschreibt für das Ablesen in Anführungsstrichen von Genen, also dass sozusagen auch eine Umwelt, der Organismus einen gewissen Einfluss darauf gewinnt. Also durchaus der Weg geht da in Richtung Komplexität, allerdings geht das bisher vollständig an Geschlechtertheorien vorbei. Also das zeigt sich so ein absurdes Feld, das einerseits in Biologie auch in Richtung Komplexität gedacht wird, aber dass sich mit, im Moment diese Geschlechtertheorien dagegen vollkommen als abstinent erweisen, also gar nicht drauf eingehen soll. Meine Frage betrifft die Tatsache, dass da offensichtlich tausende von Genen mit reinspielen in die Entwicklung von den Geschlechtern. Und für mich stellt sich jetzt die Frage, wie viele, wenn es so viele Gene sind und du sagst, es ist eigentlich erstaunlich, dass sich nur zwei Geschlechter daraus entwickeln sollen, wie viele Menschen mit uneindeutigem Geschlecht, medizinischem Geschlecht, gibt es aus medizinischer Perspektive denn? Das ist eine genauso spannende Frage. Also da schwanken auch sehr stark die Zahlen. Seitdem jetzt die also eine neue Nomenklatur auch geschaffen wurde. Also wir hatten jetzt historisch die Betrachtung Hermaphroditismus, dann bekannt gerade aus diesen politischen Auseinandersetzungen ist auch der Begriff Intersexualität und dann hat sich jetzt der Begriff DSD, Disorders of Sex Development, etabliert, also Störungen der Geschlechtsentwicklung, ein bisschen sächsisch ausgesprochen. Und da zeigt sich, also bisher wurde immer davon beschrieben, dass ein Mensch von 2000 beispielsweise intersexuell sei. Jetzt bei DSD wurde mit aufgenommen, also geht die Zahl eher hin in Richtung diejenigen, die Kritikerinnen benannt hatten, also wie Anne Fausto-Störling. Sie hatte beschrieben 4% bzw. 1,7% in einer anderen Arbeit. Und das ist darauf zurückzuführen, dass in den Einordnung von Intersexualität beispielsweise wenn ein Mensch ein typisch männliches oder typisch weibliches Erscheinungsbild zeigte, auch beispielsweise andere Chromosomen hatte, also zum Beispiel XY-Chromosom und ein typisch weibliches Erscheinungsbild, also typisch auch als in Anführungsstrichen, die wurden dann da nicht aufgenommen, also die tauchten in diesen Betrachtungen überhaupt nicht auf. Und insofern, das taucht jetzt mit auf und insofern sind die Zahlen an der Stelle zu erhöhen. Und meine Frage wäre eher dann, die ich auch zurückstellen würde, also gerade wenn so viele Gene da eine Rolle spielen, eine Medizin wird ja nur von Menschen aufgesucht, die irgendein Problem mit irgendwas haben und sowas und denen dann gegebenenfalls gesagt wird, nee, sie sind jetzt keine Frau, obwohl sie so sozialisiert wurden, sich so fühlen oder ähnliches. Also erst dadurch wird doch dann auch so ein Geschlecht überhaupt auch in Frage gestellt. Insofern würde ich dann auch sagen, dass einerseits diese kulturellen Zeichen ganz bedeutsam sind, also Menschen ordnen sich sehr deutlich geschlechtlich ein und fallen in dem Sinne auch relativ wenig auf. Also eine Medizin hat nur von Bruchteil der Anzahl der Leute auch überhaupt Kenntnis. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist mir entfallen gerade. Beantwortet das so ein bisschen die Frage so in die Richtung? Also ich würde eben sagen... 0,5 Promille und 4%. Ja, aber... Genau, aber ich würde eben sagen, einfach bei dieser Vielzahl von Merkmalen, die eine Rolle spielen, dass einerseits Geschlecht individuell ist und dass in dem Sinne eigentlich jeder Mensch intersexuell ist. Also das wäre meine Antwort darauf. Jetzt unabhängig, aber die Frage nach den Zahlen medizinisch betrachtet... war eben dann so beantwortet. Meine Frage, gibt es dennoch eine Klassifikation, wie viele undefinierte Geschlechtsmöglichkeiten es jetzt gibt? Also wir haben jetzt irgendwie von Twittern gesprochen, die beide Geschlechtsteile haben anscheinend. Dann gibt es ja keine Eierstöcke, aber ansonsten komplett Frau sein. Es gibt ja eine sehr hohe Varianz. Gibt es da Ansätze zur Kategorisierung oder wird da generell von... Wie hast du das genannt? DSD, Störung der Geschlechts. Also es gibt natürlich noch, also es gibt noch eine weitere Unterteilung, also 10 verschiedene Einordnungen, muss ich jetzt lügen, also das war jetzt nicht mein Spezialgebiet, ich habe mir eher die Theorien dann genauer angeguckt. Das wird noch wesentlich genauer unterschieden und dann einzelne Syndrome in Anführungsstrichen dann zugeordnet. Was ich eben aber auch ein Stück weit in Zweifel ziehen würde, weil es wären ja dann trotzdem einfach, was ist typisch weiblich, was ist typisch männlich, das wird ja schon angelegt. Also wie groß darf eine Brust sein, um typisch weiblich oder typisch männlich zu sein oder ähnliches dann auch auf andere Merkmale, die als geschlechtlich gewertet werden, dann mit einbezogen. Also insofern da dann trotzdem auch das noch ein Stück weit in Zweifel gezogen. Also ich würde eben stets davon ausgehen, dass jeder Mensch individuell anders ist. Und das eben auch bei geschlechtlichen Merkmalen. Es wird häufig, komme ich einfach an der Stelle noch gleich kurz mit drauf, Es wird ja häufig auf potenzielle Fortpflanzungsfähigkeit und sowas dann verwiesen. Also eine Frau ist, die Kinder gebären kann, ein Mann ist, der Kinder zeugen kann. Aber so einfach ist es auch nicht. Das zeigt sich jetzt auch durchaus an politischen Sachen. In Sachsen wurde nämlich wieder eingeführt, dass dass künstliche Befruchtung wieder stärker gefördert wird von dem Land, weil nämlich in Studien aufgefallen ist, dass ein Siebentel der heterosexuellen Paare, die Kinder wollten, keine Kinder zeugen konnten, und deshalb soll denen letztendlich damit ein Stück weit nachgeholfen werden. Allerdings bei genauer Untersuchung gibt es auch schöne Literatur zu, zeigt sich, dass eben diese Fortpflanzungsmaßnahmen, also auch der Erfolg von künstlicher Befruchtung durchaus recht gering ist. Also die Gefahren sehr hoch sind und der Erfolg von solchen Maßnahmen recht gering ist. Und man muss auch an der Stelle, also wir reden Siebentel, das finde ich schon relativ viel von Leuten, die dann dazu künstliche Befruchtung, also direkt auch Medizinerinnen aufsuchen. Es gibt eben genauso auch dann Leute, die vielleicht ein Problem damit haben, Kinder zu bekommen und einfach andere Wege beschreiten. Also entweder sich um Kinder im Bekanntenkreis mit kümmern oder um Kinder adoptieren oder ähnliches machen oder beispielsweise auch im Kindergärten beispielsweise dann auch Verantwortung übernehmen kann oder sich damit abfinden, keine Kinder zu haben. Also insofern ist auch da die Frage, wer sucht eigentlich, also wer hat diesen Drang, dann auch die Medizin da aufzusuchen. Und in dem Sinne, das ist auch bei biologischen Theorien dann sehr spannend, dass dann häufig ausgeführt wird, ach, also meistens auch an Mäusen und sowas, die hat ein typisch weibliches Erscheinungsbild oder typisch männliches Erscheinungsbild. Allerdings wird dann häufig angefügt, dass sie unfruchtbar ist. Also da scheint Fortpflanzungsfähigkeit in solchen Studien gar nicht die bedeutende Rolle zu spielen. So, das vielleicht auch noch dazu. Gibt es noch Nachfragen? Sonst würde ich einfach auch damit vielleicht langsam zum Ende kommen. Ich hätte jetzt noch, ich weiß jetzt nicht, wie offen euer Kopf noch ist. Also ich würde die Komplexität noch ein kleines Stück erweitern wollen. Und danach würde ich aber also auch auf der nächsten Folie will ich nur drei Sachen zeigen. Also auch von diesen Abkürzungen nicht verwirren lassen, bitte. Also wenn das okay ist, wenn ihr jetzt sagt, also eher überfordert, dann ist okay. Also ich gucke jetzt einfach mal hier drauf. Also ich möchte wirklich nur drei Punkte daran zeigen. Und das einerseits erstmal als Punkt dazu explizit benannt. Ich habe es auch in der Überschrift. Das ist eine Darstellung für Mäuse. Das nicht, weil ich die als vergleichbar betrachte zum Menschen. Also es zeigen sich ganz viele Unterschiede, auch gerade bei solchen, auch in diesen biologischen Arbeiten zu genetischen Betrachtungen. Also insofern diese Übertragung funktioniert ganz und gar nicht. Insofern nur als exemplarisches Beispiel. Und für den Menschen fand sich einfach keine ähnlich komplexe Darstellung. Also das finde ich so das absolute Minimum, was man an Komplexität aufbringen muss dafür. Und nicht mal so was fand sich für den Menschen, sondern eher nur dann immer relativ allgemeine Beschreibung. Was hier relativ schön deutlich wird, ist einfach, ich möchte auf diese durchgezogenen Linien und diese gestrichelten Linien als ersten Punkt verweisen, ist die durchgezogenen Linien bezeichnen Sachen, die gezeigt wurden, also die genauer beschrieben sind. Also man könnte noch nicht mal sagen, dass sie in dem Sinne bewiesen sind. Also es ist natürlich auch nur eine Ausführung und es gibt auch hierzu widersprüchliche Ergebnisse, aber die sozusagen sehr deutlich gezeigt wurden, und die gestrichelten Linien verweisen auf Dinge, die entweder indirekt erfolgen könnten oder wo die Ergebnisse noch widersprüchlicher sind und also die noch von denen noch nicht ausgegangen werden kann, dass sie in diesem Sinne genau also so ablaufen. Und was ich daran spannend finde, ist einfach die Zahl der durchgezogenen und der gestrichelten Linien, also woraus vielleicht deutlich wird, also in populären Darstellungen, also jetzt Spiegel, Zeit oder ähnliches, wird relativ häufig von einer gewissen Sicherheit ausgegangen, die Biologie über Geschlecht irgendwie hat und sowas. Und die wird hier natürlich vollkommen ad absurdum geführt, also die meisten Sachen sind offensichtlich nicht so deutlich beschrieben, dass man von einem relativ überzeugenden Geschlechtermodell dann ausgehen kann, auch mit dabei. Ein weiterer Punkt, also ich hatte vorhin schon das kurz mit DAX 1 angemerkt, ist, dass offensichtlich die Verbindung zwischen den einzelnen Gen-Gen-Produkten wesentlich ausgebreiteter ist als auch häufig beschrieben. Eben bei DAX 1 ist eben auch hier nicht diese hemmende Wirkung, wie sie hier noch dargestellt ist, nur festzuhalten, sondern es ist eben auch, wie ich vorhin schon gesagt hatte, eben dieser Einfluss beispielsweise bei der Herausbildung befruchtungsfähiger Spermien und sowas mit zu betonen. Insofern sind da eigentlich die Übergänge dann durchaus auch deutlicher zu zeichnen und sind diese Ableitungen zu weiblich oder männlich eben auch, also hier stellt sich, glaube ich, sehr schön dar, dass das eigentlich einfach eine Wertung ist, die im Moment vollzogen wird und einfach konstruiert ist. Ich finde, das wird hieraus sehr schön deutlich. Wo ich jetzt zu mehr Komplexität kommen will, ist, wir sehen da oben beispielsweise WT1 minus KTS, da unten WT1 plus KTS. Seht ihr das alle? Also da oben grau, in diesem grau unterlegten Kästchen links oben steht, das ist lieb, ich bin hier nämlich so angekettet noch, und da unten, genau da ist WT1 plus KTS und da oben ist noch WT1 und SF1. Und das soll einfach nur darauf, genau, also das soll an der Stelle einfach nur mal darauf hinweisen, dass wir offensichtlich auch eine unterschiedliche Funktion einnehmen konnten. Ich hatte jetzt in der Begrifflichkeit immer schon darauf verwiesen, also hatte immer mitgenannt Gene, Genprodukte. Das hat durchaus eine Bedeutung, also Gene sind sozusagen, also wie ich sie betrachte, es gibt auch andere Beschreibungen, sozusagen Teile der DNA, also das ist eine gewisse DNA-Sequenz und also Erbsubstanz, also ein Stück auf der Erbsubstanz, und die haben aber letztendlich keine Auswirkungen irgendwo in der Zelle, sondern sie entfalten erst Wirkung, wenn sie in Eiweiße übertragen werden. Man kann auch nicht von einem Übersetzungsprozess sprechen, sondern da können durchaus eine ganze Menge Veränderungen noch stattfinden, also finden statt im Regelfall. Und ein Punkt, wo das eben sehr deutlich wird, dass es diese Veränderung gibt, ist dieses WT1, also das hier als bedeutsam bei der Geschlechtsentwicklung beschrieben wird. Mittlerweile sind 24 verschiedene Formen davon bekannt, also wir haben sozusagen das eine Gen, WT1, und 24 verschiedene Genprodukte, die daraus gebildet werden können. Und also die etwas genauer beschrieben sind jetzt. Und das bedeutet aber auch, dass offensichtlich gar nicht dieses Ablesen eines, also Ablesen auch in Anführungsstrichen, dieses Ablesen eines Gens schon ausreichend ist, um irgendwie die Entwicklung von irgendwelchen Geweben einzuleiten, sondern dass eben gerade zellulär eingebunden ganz viele Einflussfaktoren noch darauf wirken, was denn letztendlich daraus gebildet wird. Und das bedeutet eben bei diesen 24 verschiedenen WT1, Proteinen, Eiweißen, bedeutet das, dass die, also dass damit, dass diese sehr unterschiedlich gebildet werden, ist auch damit, also damit ist auch verbunden, dass die in der Zelle eine unterschiedliche Aktivität und eine unterschiedliche Reaktivität haben können, dass die ganz woanders lokalisiert sein können, also dass die ganz andere Funktionen in der Zelle wahrnehmen können. Also insofern, die ganzen Beschreibungen, die ich bisher getroffen habe, war immer so, ach, das wird irgendwie ein Gen abgelesen, jetzt in Anführungsstrichen. Und so einfach ist es nicht. Auch wenn ein Gen abgelesen wird, bedeutet das, kann das beispielsweise das Produkt dann ganz schnell abgebaut werden oder es kann die Funktion in der Zelle übernehmen oder keine Funktion oder eine ganz andere Funktion. Also das heißt sozusagen noch nichts. Sondern wir müssen uns, wenn wir solche Geschlechterbetrachtung überhaupt machen wollen, wesentlich mehr Komplexität zuwenden, also den Sachen, die dann häufig ausgeblendet werden, also gerade den Prozessen, also Transkription, Translation, einfach nur als Stichpunkte, welche chemischen Veränderungen passieren danach mit den gebildeten Produkten noch. Und insofern das vielleicht einfach nur noch als kleiner Einwand, was meine Lösung oder was weiß ich, also was mein Denkansatz ist, dass wir eben nicht von solchen, einerseits nicht auf dieser chromosomalen oder genetischen Ebene verbleiben können und dass wir nicht davon ausgehen können, dass irgendwie damit schon irgendwas bestimmt ist, sondern dass wir uns gerade Prozessen zuwenden müssen. Also wie wird letztendlich was gebildet, also wie findet Geschlechtsentwicklung statt? Also den Fokus tatsächlich auf diese Entwicklung legen und nicht zu gucken, in welchen Strukturen könnte das schon drin sein. Denn eben gerade mit diesen verschiedenen, 24 verschiedenen WT1 wird deutlich, dass offensichtlich nicht die Information in der DNA ist, sondern dass die Information der DNA erst durch diese durch die Zelle, durch Einflussfaktoren erst erzeugt wird. Also genau andersrum wird ein Schuh draus. Also die Zelle nimmt sich das und macht das, was sie will daraus und so. Und damit, das ist ein enormer Bruch im Denken, also der im Moment eigentlich auch einsetzen müsste, gerade dadurch, dass die Biologie auch hier zu keiner befriedigenden Antwort gelangt und so. Also um es nochmal zuzuspitzen, weil ich finde das einen zentralen Punkt, deshalb betone ich das nochmal. Wir hatten vor uns kurz die Präformationstheorien, also dass in Ei oder Samen im Prinzip so ein kleines Memmekieken drin sei, das nur noch an Größe zunehmen würde. Die Genetik, wie sie seit Anfang des 20. Jahrhunderts thematisiert wird, hat grundlegend dieses Denken mit drin. Also sie geht nicht davon aus, dass das Männekiegen schon vollständig drin ist, aber sie betont sozusagen dieses schon Dasein, diese Präformation von einzelnen Merkmalen, also beispielsweise von Augen oder ähnliches, von Augenfarbe. Also einzelne Merkmale werden direkt zu Genen zurückübertragen und das funktioniert schlicht nicht. Und also das einfach, ja, mein Denken dazu. Jo, eigentlich bin ich damit dann jetzt mit diesen genetischen Sachen, ich glaube, wir sind auch schon recht weit, da müsstet ihr mal kurz was. Okay, dann dann würde ich tatsächlich den vierten Punkt vielleicht einfach weglassen, der bringt jetzt auch nicht so viele neue Argumente ein mit, sondern würde ich einfach nur noch, nee, den lasse ich nicht weg. Was ich zentral finde, ist, dass, also auch ein zentraler Punkt und auch ein Einwurf hier, im Moment, also ich bin ja die ganze Zeit irgendwie auf einer theoretischen Ebene verblieben und das klingt dann immer so, ach naja, die Biologen verhandeln halt über irgendwelches Geschlecht, naja, weiß Gott, ist jetzt alles nicht so wichtig und nicht so schlimm. Das Problematische auch von solchen Theorien ist, dass sie eben direkt Auswirkungen für Menschen haben, also dass Menschen vor solchem Hintergrund mit behandelt werden, also medizinisch behandelt werden, also dass sie geschlechtszuweisenden Eingriffen unterworfen werden, die von vielen dann als traumatisierend, als vergewaltigend und ähnliches beschrieben werden. Also vielleicht auch gerade solche geschlechtszuweisenden Eingriffe kann man sich häufig nicht so richtig vorstellen. Es geht darum, dass beispielsweise bei sehr früh zugewiesenen weiblichen Geschlecht, also dann operative Maßnahmen, dann durch die Eltern von Kleinkind an beispielsweise stets ein Finger eingeführt werden muss, um die Scheide zu weiten oder dann eben was Dildo-ähnliches eingeführt werden muss, was dann eben auch gerade als Vergewaltigungserfahrung und ähnliches dann, also als sehr traumatisierend, als sehr schmerzhaft dann auch wahrgenommen wird. Und insofern muss man, glaube ich, immer diesen Hintergrund haben, also was bedeutet das eigentlich für Menschen, auch wissenschaftliches Arbeiten. Und ich würde einer Biologie, die genau solche Sachen, also diese vermeintliche Gewissheit, ich stelle es einfach hier nochmal dar, diese vermeintliche Gewissheit darstellt von zwei Geschlechtern, die tut da einfach mit. Also sie arbeitet daran mit, also sie sagt im Prinzip, es gibt nur diese zwei Geschlechter und sie liefert dafür das argumentative, theoretische Material. Insofern auch diese gesellschaftliche Verantwortung von Theoriebildung dann auch. Und ja, und das muss man sich bewusst sein, man kann sich ja dann verhalten, wie man will dazu, aber diese Verantwortung für die Praxis und sowas ist, glaube ich, auch sehr bedeutsam. Und das ist auch nur von Anne Fausto-Stirling, also die Bücher von ihr kann ich sehr empfehlen, also einerseits Sexing the Body und auch Gefangene des Geschlechts, ist schon etwas älter, aber ist Ja, also für die deutsche Debatte, für die deutschsprachige Debatte ist es auf jeden Fall noch ein sehr gutes Einführungsbuch und geht an vielen Stellen weit über Sachen hinaus, die im Moment auch da beschrieben werden. Ja, damit das nächste lasse ich weg. Und damit bedanke ich mich erstmal für das lange Zuhören und freue mich jetzt auf eine spannende Diskussion. Ich möchte nur noch kurz die auf die Literatur verweisen mit. Also 101 Intersex ist ein sehr schönes Einführungsbuch, ist leider im Moment im Buchhandel vergriffen, aber in Bibliotheken verfügbar und insofern einfach mal ausleihen und kopieren oder einfach nur lesen. Also es sind sehr viele, sehr schöne Beiträge auch dabei, die eben gerade diese Verantwortung mit betonen. Dann Träger, durchaus kritisiertes Buch schon, aber erstmal für eine Annäherung an die historischen Debatten zu Hermaphroditismus, Intersexualität sehr lesenswert und die Kritiken, die finde ich jetzt nicht so wichtig, andere, sind eine andere Meinung, aber insofern einfach zum Einlesen mitnehmen und die eine Kritik wird aus 101 Intersex dann schon deutlich, also beide Bücher miteinander verbinden und alles wird, also der derzeitige Forschungsstand wird gut untermalt. Dann Fausto Stirling, wie schon gesagt, die zwei Bücher sehr interessant. Dann Stefan Hirschauer, die soziale Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeiten, sehr schöner Aufsatz, aus dem auch gerade die Bedeutung von Biologie ersichtlich wird, also auch mit betont wird. Und das letzte einfach jetzt ein Buch, damit es mit aufgeführt ist, in dem ich einen Beitrag habe. Also ich habe es auch mit, aber die anderen Beiträge sind wahrscheinlich wesentlich lesenswerter. Und das würde ich jetzt, also das fasst so ein Stück weit die Sachen mit zusammen. Und das Buch ist mit 25 Euro relativ teuer, aber ich habe jetzt die auch hier zum Autorenrabatt. Also wen das interessiert. Und ansonsten, wen, ich komme jetzt, das ist ein bisschen werbeblockmäßig, aber ansonsten, das ist eben die Dissertation. Wer reingucken mag, ich habe jetzt ein Exemplar mit, ansonsten erscheint die Anfang Januar, Februar dann im Transkriptverlag. Und ich hoffe, das ist nicht zu viel, das ist tatsächlich zum Weiterlesen gemeint. Wer nur an dem einen Beitrag aus dem Buch von mir interessiert ist, den könnte ich auch zumehren. Also das ist jetzt nicht so, weil ich finde auch 18 Euro ganz recht toll. Okay, dann Dankeschön und ich freue mich auf die Diskussion.